Mafia-Morde. Vermutlich wissen nur wenige Menschen in Deutschland, was ein Anti-Mafia-Verein tut. Um ehrlich zu sein, als ich 2012 zu Mafia Nein Danke kam, wusste ich es auch nicht. Der Verein war direkt nach der aufsehenerregenden Tat in Duisburg im Jahr 2007 entstanden. Damals erschossen im Rahmen einer 'Ndrangheta-Fehde 6 Männer von einem Clan, 6 Leute eines anderen Clans. Eine Gruppe aus der italienischen Community wollte den Deutschen danach zeigen, dass man sich auch als Zivilgesellschaft gegen die Mafia stellen kann. Die Gruppe bestand vor allem aus Wirten. Fast 50 Leute hatten sich gefunden, die sich öffentlich der Mafia entgegenstellten. Das war ein starkes Signal. Nur hatte ich bis dahin nichts davon gehört. Und so wie mir ging es vermutlich sehr vielen. In Italien ist das Bild ein ganz anderes. Sehr viele verschiedene Anti-Mafia-Vereine leisten ihren gesellschaftlichen Beitrag und stehen weit mehr im Fokus. Bekannt geworden ist das Beispiel der Anti-Mafia-Bewegung Addio Pizzo auf Sizilien. Eine Gruppe von jungen Leuten hatte eines Nachts im Juni 2004 überall in der Stadt Palermo Plakate aufgehängt, die verkündeten: Ein Volk, das Schutzgeld bezahlt, hat keine Würde. In der Vergangenheit hatten sich ein paar wenige mutige Unternehmer gegen diese Art von Erpressung gestellt. Besondere Beachtung erfuhr der Modeunternehmer Libero Grassi, der seinen Erpressern im Januar 1991 via Tageszeitung einen offenen Brief schrieb. Zitat: Lieber Erpresser, ich habe diese Fabrik mit meinen Händen erschaffen. Ich arbeite mein ganzes Leben und habe nicht im Sinn, meine Fabrik zu schließen. Eine monatliche Zahlung. Und binnen kurzer Zeit werden wir die Fabrik schließen müssen. Wir haben daher Nein zu Geometa Anzalone, so der Fantasiename der Erpresser, gesagt und werden Nein sagen zu all denen, die wie er sind. Im März 1991 wurden die Erpresser verhaftet. Ein halbes Jahr darauf wurde Grassi mit 4 Pistolenschüssen ermordet. 13 Jahre später, 2004, sollte nun eine Gruppe entstehen, die Schutzbrot. Es schlossen sich tatsächlich viele Gastwirte, Barbetreiber, Händler und andere Unternehmer zusammen und verpflichteten sich, wie Libero Grassi, Schutzgeldeintreiber abzuweisen sowie sich im Schadensfall gegenseitig zu unterstützen. Heute machen mehr als 1000 Unternehmen bei der Initiative Addio Pizzo mit. Ein Verein, nach dessen Vorbild war die Idee hinter Mafia Nein Danke, der Verein, dessen Vorsitzender ich bin. Es zeigte sich aber schnell, dass ein solches Modell in Deutschland nicht umzusetzen ist. Vor allem, weil es, anders als in Italien, keinen Informationsaustausch gibt zwischen Polizei und Verein, der es ermöglichen würde, teilnehmende Unternehmen zu durchleuchten und zu prüfen, ob sie tatsächlich mafiafrei sind. Wir suchten daher einen anderen Weg für unser Engagement. Ein wichtiger Partner ist Libera geworden, ein weit umfassendes Netzwerk verschiedener Anti-Mafia-Vereine in Italien. Gegründet wurde es von Don Luigi Ciotto, einem Priester. Bekannt ist es vor allem dafür, dass viele Gruppen des Netzwerks Güter bewirtschaften, die von Mafia-Clans beschlagnahmt worden sind und so wieder in den Besitz der Allgemeinheit zurückgeführt wurden. Andere Gruppen kümmern sich um Mafia-Opfer und deren Angehörige, veranstalten Gedenktage und sensibilisieren an Schulen und Universitäten die kommenden Generationen oder setzen sich für Umweltschutz ein. Wieder andere Vereine richten sich an Beschäftigte in Verwaltungen. Dazu kommen Studierendenorganisationen, Journalistinnen und Journalisten, die sich zusammengeschlossen haben und auch an ermordete Kolleginnen und Kollegen erinnern. Und eben Gruppen wie Luigi Bonaventuras Verein, der die Interessen von Menschen vertritt, die mit ihren Aussagen Mafiosi belasten. Jeden 21. März gehen in Italien Zehntausende im ganzen Land auf die Straße, erinnern an die Menschen, die schuldlos von der Mafia getötet wurden und protestieren gegen die kriminelle Organisation. Mafia Nein Danke war von solchen Bildern geprägt, träumte von solchen Bildern wie an besagtem Gedenktag, auch weil die meisten Vereinsmitglieder der Anfangszeit aus Italien kamen. Wir landeten aber schnell auf dem Boden der harten deutschen Realität. Massen gegen die Mafia zu mobilisieren, das funktionierte hierzulande einfach nicht. Die Menschen nahmen die Mafia nicht als Bedrohung wahr, fühlten sich nicht betroffen. Hier mussten wir also ansetzen, denn wir wussten, dass dieser Eindruck trügt, weil massiv viele Mafiosi sich in der Bundesrepublik betätigen. Im Laufe der Jahre hat sich deshalb die Aktivität von Mafia Nein Danke komplett verändert. Der Verein ist zu einer NGO geworden, die sogenannte Advocacy betreibt, die sich also vor allem auf politischer Ebene gegen die Mafia engagiert und auch versucht, Daten zu sammeln, um das Thema in Deutschland fassbar zu machen. Wir haben seit Bestehen mehrere hundert Veranstaltungen organisiert. Immer mehr rückt dabei die Frage ins Zentrum, wie können wir den Menschen in Deutschland die komplexe Bedrohung, die von der Mafia ausgeht, nahebringen? In Italien war und ist es immer noch schnell möglich, in den Fokus der Clans zu rücken, wenn man sich ihren Forderungen entgegenstellt, kein Schutzgeld bezahlt, Erpressungen anzeigt, Aussagen vor der Polizei macht. In Deutschland ist das anders. Hierzulande hat vor allem die 'Ndrangheta, die gegenwärtig gefährlichste Organisation, eine Strategie der Unauffälligkeit gewählt, und das macht sie noch viel gefährlicher, als wenn sie offen Anlass böte, sie zu bekämpfen. Wie können wir Menschen also dazu bewegen, sich gegen die Mafia einzusetzen, wenn sie komplett unter dem Radar bleibt? Am wichtigsten ist es wohl, sie überhaupt erst einmal zu informieren. Denn wenn niemand über die Mafia und ihr Tun Bescheid weiß, wird niemand auch nur einen Finger krümmen. Am ehesten, sollte man denken, bieten sich Mafiamorde an, um auf die Gefährlichkeit der Organisation hinzuweisen. Morde sind blutig, einleuchtend, eine klare Tat. Ein leicht zu begreifendes Ereignis. Doch es stellten sich Tücken ein. Zunächst einmal gibt es keine offizielle Statistik, auch nicht im Bundeskriminalamt. Das ist insofern zu bemängeln, als dass Politik eigentlich evidenzbasiert erfolgen sollte. Eine kleine Anfrage der Abgeordneten Irene Mihalitsch von den Grünen ergab im Jahr 2019, dass dem Bundeskriminalamt seit dem Jahr 1990 Erkenntnisse zu 23 Tötungsdelikten mit insgesamt 30 Todesopfern vorliegen. Diese Zahl ist mit Vorsicht zu bewerten, denn im BKA wird, auch aufgrund der föderalen Struktur, keine eigene Statistik geführt. Mihalitsch, selbst studierte Kriminologin und Polizeibeamtin, sprach in Presseinterviews folgerichtig von einer hohen Dunkelziffer. Es wird schwierig, Mafiamorde als solche zu erfassen. Eindeutig ist die Lage natürlich bei astreinen Mafiamorden, wie im August 2007 in Duisburg. Es gibt solche Morde immer wieder, auch in Deutschland, wobei sich die 'Ndrangheta solcher Taten inzwischen eher zu enthalten scheint. Aber wann handelt es sich eigentlich um eine Mafiatat? Wenn mindestens einer der Beteiligten ein Mafiosi ist? Wenn es sich um Mafia-Angelegenheiten handelt, die Auslöser der Tat waren? Erschwerend kommt hinzu, dass in der juristischen Aufarbeitung von Straftaten die etwaige Mafia-Zugehörigkeit von Beschuldigten sehr oft nicht für relevant erachtet wird, vor allem auch, weil die dafür möglichen Strafen gering sind im Vergleich zu anderen Delikten. Bei vielen Taten kann die Zuordnung daher gar nicht zweifelsfrei sein. In Karlsruhe beispielsweise ist im August 2018 ein Waffenhändler erschossen worden, seine Leiche wurde im Wald verscharrt. Mehrere Dutzend Waffen wurden bei der Tat entwendet. Der Täter war ein 30 Jahre alter Sizilianer, er ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ermittler vermuteten bei dem Mord einen Mafia-Hintergrund, sehr umfangreiche Ermittlungen hätten aber keinen konkreten Hinweis auf Mafia-Verbindungen des Täters ergeben. In Mannheim gab es im Jahr 2013 Observationsmaßnahmen bei mutmaßlichen Mafiosi. Am 10. Mai 2013 wurden die Maßnahmen abgeschaltet. Am 13. Mai wurde ein italienisches Ehepaar von Unbekannten in ihrem abgelegenen Gehöft in Mannheim-Kirchgartshausen erschossen. Als er von der Schule nach Hause kam, fand der 11-jährige Sohn seine mit mehreren Schüssen förmlich hingerichteten Eltern. Die Täter sind bis heute nicht ermittelt und so wird auch diese Tat nicht Eingang in eine Mafia-Mordliste finden. Und was ist mit dem Mord im September 2005 in Lommatzsch, Sachsen, als der Mafiosi Giuseppe Aloi seinen 19-jährigen Neffen auf offener Straße erschoss? Anscheinend ging es laut Polizeiberichten bei dem Mord um Erbstreitigkeiten. Aloi kam nur für kurze Zeit in Haft, erhielt dann eine Bewährungsstrafe. Bald nach der Tat ging er nach Italien zurück. Giuseppe Aloi ist als Mitglied des Pharao-Clans bekannt. Fiel der 19-jährige Thomas also einem Mafia-Delikt zum Opfer? Die Frage muss wohl offen bleiben, selbst wenn Giuseppe Aloi alles andere als zweitrangig in seinem Clan war. Sein Onkel war Nicodemo Aloi, der den Clan bis zu seiner Ermordung im Januar 1987 leitete. Es ist also folglich davon auszugehen, dass Irene Mihalitsch richtig liegt, wenn sie von einer hohen Dunkelziffer ausgeht. Das Problem ist, man müsste klare Kriterien schaffen, die einen Mord als Mafiamord definieren und dann Morde mit italienischen Beteiligten systematisch analysieren und dabei auch Verdachtsfälle nicht außen vor lassen. Nur so wird man belastbare Zahlen nennen können. Die wahre Zahl an Mafiamorden könnte somit deutlich höher sein als die sogenannten 23 Tötungsdelikte mit 30 Toten. Immer wieder werden Morde erst Jahrzehnte nach der Tat aufgeklärt, aufgrund neuer Methoden oder weil Kronzeugen Aussagen tätigen. Der Wirt einer Pizzeria im Rotlichtviertel von Mannheim wurde 1993 in der Nähe seines Lokals entführt, mit einem Stuhlbein halb zu Tode geprügelt und mit einem Schuss ins Gesicht in einem Wald bei Offenbach getötet. Mehr als 20 Jahre später, im Sommer 2016, wurden die mutmaßlichen Täter festgenommen. DNA-Treffer gaben den Ausschlag. Zwei vorbestrafte Sizilianer und ein Spanier wurden so ermittelt. Der Wirt hatte dem Spanier gekündigt und ihm den Lohn vorenthalten. Er hatte daraufhin die zwei Italiener um Hilfe gebeten. Ein Mafiamord? Dafür spricht, dass der Wirt Medienberichten zufolge mit Mafiosi befreundet war, große Mengen Bargeld zu Hause hatte, das aus Drogengeschäften stammen sollte, und dass mehrere Kronzeugen der Stida, einer Abspaltung der Cosa Nostra, über den Fall gesprochen haben. Gesichert ist der Mafia-Hintergrund aber auch hier nicht, und er wird es nie sein, denn die Aufarbeitung der Tat ist mit der Verurteilung der Täter abgeschlossen. In den 90er Jahren hat man solchen Kapitaldelikten viel Aufmerksamkeit entgegengebracht. Zeitungsartikel erschienen zur »Route des Todes«, Mannheimer Morgen, die nach Sizilien führt. Pistolen und Spaghetti bebilderten eine Titelgeschichte des Spiegel, die in Italien vielen heute noch im Gedächtnis ist. Inzwischen richtet sich die Aufmerksamkeit der Ermittler oft auf wesentlich leiser daherkommende Delikte, etwa Delikte im Bereich der Wirtschaftskriminalität. Mafiamorde sind heute also nur bedingt geeignet, um Menschen zu motivieren, sich gegen die Mafia zu engagieren. Zumal es jede Menge anderer wichtiger Anliegen gibt, den Kampf gegen den Rechtsextremismus, den Einsatz für Klimaschutzmaßnahmen und gegen die Klimaerhitzung, Gleichstellung der Geschlechter, Tierrechte und. Die Gefahren durch Mafia-Präsenzen sind dagegen abstrakt und geraten leicht ins Hintertreffen. Gerade deshalb finde ich das Engagement von Mafia Nein Danke so wichtig, weil es den Menschen, gerade auch Menschen in Positionen mit Entscheidungs- und Einflussmöglichkeiten, immer wieder vor Augen führt, dass es diese Gefahren gibt. Entlang des Weges findet man immer weniger Blut. Vielmehr verteilen die Clans jetzt großzügig Dollars und Euros, und es geht vor allem um Geld und Profit. Einen Nenner, auf den sich viele einigen können. Ein Clan ist mit Wirtschaftsdelikten besonders in den Fokus geraten, der Clan Pharao. Ein Clan, mit dem Mario Lotini eng kooperierte.